Leute zocken irgendetwas, manche geben einfach gerne Gas. Hass und Leid sind ihre Begleiter, ständig steigen sie hoch die Leiter. Der beste Freund ist der Fernseher, auch wenn die Wohnung ist leer. In der Schule geht es schlecht, die Konsole macht es zurecht. Der Wendepunkt der Gezeiten, Pubertät, die schlimmsten Zeiten. Aggressionsabbau ist jetzt nötig, solange der Hass ist noch gültig. Die Massen greifen zu den Waffen, die anderen verziehen sich zum Kippen. Völlig ahnungslos, wie sie sind, machen den Eindruck wie ein Kind. Wut und Trauer in einem Raum, fast so wie in einem Albtraum. Verschmelzung mit der realen Welt und der perfekten virtuellen Welt. Ist die Realität, die du hast, ist dein Geld. Oh, oh, oh, die Verletzung. Mutter ist alle mit dieser Flut. Und mit einem Mal geht alles viel zu schnell. Die Gesetze erreichen nur noch dich. Die Tatsache, die zerstört nur dich. Nun erkennst du, was verloren ist. Ein Versager, das genau du bist. Wut und Trauer in einem Raum, fast so wie in einem Albtraum. Verschmelzung mit der realen Welt und der perfekten virtuellen Welt. Was ist das? Ist das real? Und was ist das? Ist das virtuell? Und mit einem Mal geht alles viel zu schnell. Das Glück nur dein.